Gottes Klarheit füllt sein Haus, der Geist ihre Wahrheit schreit hernieder, die Brust flammt Andacht, heilige Lieder strömt aus entbrannte Herzen. Klarheit füllt sein Haus, der Geist der Wahrheit schreit hernieder, die Brust flammt Andacht, heilige Lieder strömt aus entbrannte Herzen raus. Gottes Klarheit flammt Andacht, heilige Lieder strömt aus entbrannte Herzen raus. Wir hören mit verschiedenen Weisen die großen Taten Gottes preisen. Wir hören und entflammen mir, entzückt schwingt unser Mund, der Wind entnervt die Kraft und heilige Stille. Heilige Stille wiebt um das Volk der Christen hier. Seht, Gottes Klarheit füllt sein Haus, der Geist der Wahrheit schreit hernieder, die Brust flammt strömt aus entbrannte Herzen raus. Seht, Gottes Klarheit füllt sein Haus, der Geist der Wahrheit schreit hernieder, die Brust flammt Andacht, heilige Lieder strömt aus entbrannte Herzen raus.